Der Fall Daubmann. Ein Kriminalhörspiel von Helmut Schulz. Wirtshaus in Endingen. So, und jetzt lass ich die Hose rauchen. Bravo, Daubmann. Und ich habe immer gemeint, der Leiterle hätte das Herz ausgedrückt. Der Meiner ist ein Esel, so. Und wer geht jetzt? Ich nehme Rondo. Ja, was geht's denn? Hast du ein Brief vom Finanzamt? Von Oskar. Was? Unser Oskar lebt. Moment mal. Also ich nehme nicht an, Mutter, dass du einen Witz machst oder den Verstand verloren hast. Der Oskar ist doch vor 15 Jahren gefallen. Aber lies doch. Briefmarke auf dem Kuvert ist italienisch. Ich sag, hä? Der Stempel? Der ist aus Palermo. Palermo, den 17. Mai 1932. Das ist die letzte Woche gewesen. Liebe Eltern, nach 16 Jahren kann ich euch ein Lebenszeichen von mir geben. Ich geriet im Januar 1916 schwer verwundet in französische Gefangenschaft. Später bei einem Fluchtversuch schlug ich einen Posten, worauf ich 20 Jahre Zuchthaus bekommen habe. Vor 5 Monaten, im letzten Dezember, ist es mir endlich gelungen zu fliehen. Ich war die ganze Zeit in Afrika eingekerkert. Einige Monate brachte ich mich bis ans Meer durchzuschlagen und kam mit einem Schiff nach Palermo. Jetzt muss ich zu Fuß bis Neapel, wo ich auf dem deutschen Konsulat einen Pass holen muss. Bis Neapel zu Fuß? Das ist noch wieder nicht. Da erwarte ich eure Antwort und legt auch den Taufschein und Geburtsschein dazu, damit ich auf dem Konsulat nicht noch lange warten muss auf den Pass. Sobald ich weiß, dass ihr noch am Leben seid und ich den Pass habe, werde ich schreiben, wann ich bei euch bin. Verzeiht die schlechte Schrift, aber ich habe diesen Brief im Bett geschrieben. Es grüßt und küsst euch. Euer Sohn Oskar. Du musst sofort zum Bürgermeister, Vater. Nein, nein. Gang du. Ich bring kein Wort raus. Bürgermeisteramt in Endingen. Ja, Frau Daubmann, seit welchem Tag ist Ihr Sohn vermisst? Amtlich, meine ich. Seit dem 21. Oktober 1916. Aber da schrieb er doch, im Januar 1916 geriet ich in Gefangenschaft. Das verwechselt er vielleicht. Er ist doch krank. Und er ist doch so lange eingesperrt gewesen. Ja, und Schrift, wie steht's mit der? Stimmt die? Die hat sich verändert. Aber der Brief da, den hat er doch im Bett geschrieben. Also gut, Frau Daubmann, ich schicke die Papiere nach Neapel. Aber mit ein paar Fragen, die nur der Oskar beantworten kann. Mir ist alles recht, Herr Bürgermeister. Wenn er nur bald heimkommt. Konsulat in Neapel. Ins Krankenhaus? Ich will aber doch bald heim. Natürlich, Herr Daubmann. Ein paar Tage nur, bis die Schwestern Sie etwas herausgepäppelt haben. Ihre Eltern würden einen Schreck kriegen. Sie sehen noch sehr angegriffen aus. Wundert Sie das? Nein, nach so langer Zeit. Meinen Sie denn, dass Sie sich zu Hause überhaupt noch auskennen werden? Das ist doch meine Heimat. Wo steht denn das Rathaus in Endingen? Wieso? Ich hoffe immer noch am Marktplatz. Und wie heißt die Wirtschaft am Stadttor? Sonne. Wissen Sie noch, wie das Regiment hieß, bei dem Sie dienten? Es war die... Warum fragen Sie? Den Namen des Regiments brauchen wir für Ihre Papiere. Also? Die 169er. Bestimmt. Waren es nicht die 111er? Die 100... Ich hab's doch vergessen. Entschuldigen Sie, für Zahlen habe ich sowieso nie ein Gedächtnis gehabt. Für Zahlen nicht. Wie hieß denn Ihre Frau Mutter mit Vornamen? Mann, was ist denn los? Hallo, Frau Schnabel, schnell. Der Daubmann, der hat mir hier schlapp gemacht. Veranlassen Sie, dass ein Krankenwagen kommt und informieren Sie das Krankenhaus. Und wenn er entlassen wird, schicken wir ihn nach Haus. Ja, erster Klasse, meinetwegen. Bahnhof Chiasso. Hey, hallo. Sie? Wer? Ich? Meinen Sie mich? Mensch, Daubmann, verstell dich doch nicht. Mich kennst du wohl gar nicht mehr. Sie? Dich? Schlage da. Der ehemalige Feldwebel bei der 111er. So. An der Somme, der Asal aus Emmendingen, der Küchenbulle. Und der Meier Ernst aus Kollnau, dein Zugführer. Und Major Buhmüller, Bataillonskommandeur. Dämmert's da wieder? Ich bin dir extra bis daher entgegengefahren. Extra entgegengefahren? Ich bin bei der Eisenbahn, es kostet mir nichts. Aber ich bin nicht der Einzige, wo dir entgegengefahren kommt. Mach dich auf einiges gefasst. Die Heimat erwartet dich. In allen Zeitungen steht dein Name. Und in Luzern, da wartet sogar ein Presseonkel aus Karlsruhe auf dich. Nein. Mit einem Blumenstrauß in der badischen Landesfarbe. Gelb-Rot-Gelb. Und in Basel? In Basel wird dich eine Abordnung des Badischen Kriegerverbandes begrüßen. Wo willst du denn hin? Der Zug fährt doch gleich weiter. Wir müssen einsteigen. Also ohne mich, da mach ich nicht mit. Da bleibe ich lieber in der Schweiz. Aber Taubmann! Mach keine Ziege, Mensch. Das will ich nicht. Ich will niemand sehen. Das verstehe ich ja. Aber darauf kommt es jetzt nicht mehr an. Jetzt geht's um die Sache. Um was für eine Sache denn? Du wirst schon noch kapieren. Hauptbahnhof Freiburg. Und jetzt fährt der Zug aus Basel ein. Und nun drängen die Menschen heran. Tausende stehen auf den Bahnsteigen, in den Unterführungen und vor dem Bahnhofsgebäude. Sie alle wollen unseren Heimkehrer sehen, den Mann, den das Heimweh die Gefahren einer Flucht auf sich nehmen ließ und der mit Freude und Genugtuung, sagen wir das, der es endlich geschafft hat. Jetzt öffnet sich die Wagentür. Eine Abordnung des Militärvereins der ehemaligen 111er hat Aufstellung genommen, des Kriegervereins Breisgau, des Regimentsvereins 113, rechts von mir die Endinger Musikkapelle. Und daneben die alten Eltern unseres Oskar Daubmann. Und jetzt wird... Ich werde von der Menge mitgerissen. Ich will versuchen, meine Damen und Herren, den Heimkehrer einen Augenblick zu sprechen. Ich kann ihn leider nicht ans Mikrofon holen, verehrte Hörerinnen und Hörer. Oskar Daubmann ist angesichts des begeisterten Empfangs ohnmächtig zusammengebrochen. Das war doch zu viel für seine strapazierten Nerven. Nun trägt man ihn durch die Gasse, die Polizei mühsam durch die Menschenmenge bahnt, ins Dienstzimmer des Bahnhofsvorstands. Landratsamt Emmendingen. Sie waren auch am Bahnhof, Müller. Befehlsgemäß sozusagen, Herr Landrat. Reden Sie keinen Quatsch. Sie wissen, ich mag die militärischen Vokabeln nicht. Und stimmt das alles, was da in der Lokalpresse steht? Nichts übertrieben? Hurragebrüll, Blechmusik, den Leuten kamen die Tränen. Es ist doch nicht zu fassen. Da, lesen Sie. Es ist selbstverständlich, dass das ganze deutsche Volk eine Zurechtweisung Frankreichs und eine eindeutige Aufklärung verlangt, ob und wo immer noch deutsche Volksgenossen in französischen Kerkern schmachten. Und hier, der Angriff. Oskar Daubmann, dir sind in uns die Rächer erstanden. Wissen Sie, was das bedeutet? Man macht eine politische Demonstration aus der Sache. Ja? Der Polizeiinspektor Schneble, Herr Landrat. Kommen Sie rein, Schneble. So, Herr Referendar. Grüß Gott. Jetzt werden wir aus erster Hand erfahren, wie es in Endingen aussieht. Ich habe den Inspektor nämlich rübergeschickt. Also, schießen Sie gleich los, Schneble. Wir unterhalten uns gerade über den Fall. Also, da sieht's ganz verrückt aus, Herr Landrat. So was hat die Welt noch nicht erlebt. Na. Das Haus der Taubmanns sieht aus wie eine Wallfahrtskirche. Die Menschen treten sich nur so auf der Füße rum. Die Stube, wo der Heimkehrer liegt. Liegt? Er liegt im Bett, jawohl. Da ist nämlich was Komisches passiert nach dem Fackelzug heute Nacht. Kurz nach vier hört die Frau Taubmann ein Geräusch in der Kammer, wo der Oskar schläft. Sie steht auf und geht rüber. Und was sieht sie? Unser Heimkehrer will gerade aus dem Fenster steigen, will fort, raus, wieder weg von den Dingen. Weil er das alles, was die Menschen mit ihm anstellen, nicht ertragen kann. Aber die Mutter hat das natürlich nicht mitgemacht. Die hat ihm die Hose wieder ausgezogen und alle Kleidungsstücke aus der Stube weggenommen. Nun liegt er im Bett und soll sich erst mal ausruhen. Dann kriegt er sein Zeug wieder. Er ist doch schon mal ausgerissen. In Mülheim, als der Zug das letzte Mal vor Freiburg gehalten hat. Da sprang er plötzlich aus dem Wagen und der Schlaggitter mussten wieder zurückholen. Ja, man könnte meinen, da stimmt was nicht. Wieso? Der Küfermeister Lederle aus Endingen, ich kenne ihn schon eine ganze Weile, ist mit dem Taubmann zur Schule gegangen. Der sagt, das ist gar nicht der Oskar Taubmann. So, jetzt will ich Ihnen mal was zeigen. Aus Herbolzheim ist schon vorgestern eine Postkarte bei den Taubmanns eingegangen. Ich habe mir eine Abschrift machen lassen. Als ehemaliger Kompaniekamerad halte ich es für meine Pflicht, Ihnen mitzuteilen, dass der Heimkehrer nicht Oskar Daubmann sein kann. Ich habe Ihren Sohn am 21. Oktober 1916 von einem Bajonettstich in den Leib getroffen, tot auf der Erde liegen sehen. Gezeichnet Oskar Rees. Was sagen Sie dazu? Dass die Leute sich irren. Da sitzen überall im Haus seine Kameraden rum, die aus der Jugendzeit und die aus dem Krieg. Und die Verwandten. Und es wird erzählt, wisst ihr noch und wie es damals war. Und der Bajonettstich, er hat uns allen die Narbe gezeigt. Die Narbe? Natürlich, als die Frauen gerade mal draußen waren. Außerdem hat ihm bei einem Feuerüberfall an der Somme ein Granatsplitter zwei Zehe abgerissen. Das hat er seine Kameraden erzählt. Na, und? Auch die fehlen ihm, ich hab's gesehen. Und die Mutter hat keinen Zweifel. Frau Daubmann schwört, dass er ihr Sohn ist. Manche meinen zwar, der Oskar sei früher kleiner gewesen und schmächtiger, aber damals war er 19 und es war vor 16 Jahren. Sie haben ihn doch verhört, Schneble. Auftragsgemäß. Er gibt an, verwundet am 21. Oktober 1916 durch einen Bajonettstich, zu sich gekommen in einem englischen Transportwagen ohne Erkennungsmarke und Papiere. Darauf französische Gefangenschaft. Im Kriegslazarett Amiens operiert und registriert. Ende Januar Fluchtversuch. Flucht missglückt. Da auf Flucht Posten niedergeschlagen, 20 Jahre Zuchthaus. Ab per Schiff nach Afrika. Mit anderen Gefangenen an eine lange Kette gefesselt, Fußmarsch durch Algerien. 15 Jahre Einzelzelle im Fort Konstantin. Endlich bei Straßenarbeiten außerhalb des Gefängnisses sofort wieder Fluchtversuch. Ende Dezember 1931. Hm. Diesmal gelungen. 4,5 Monate zu Fuß durch Tunis. Ja. Schuhe längst durchgelaufen, Sträflingshosen abgerissen und um die Füße gewickelt. Also hören Sie auf, Schneble, ich kann das nicht mehr hören. Machen Sie das schriftlich, einen ausführlichen Bericht. Wir müssen das an die Landesregierung nach Karlsruhe melden. Ministerium in Karlsruhe. Sie müssen ganz objektiv vorgehen, Herr Regierungsrat. Ganz objektiv. Es ist nicht unmöglich, dass die Sache zu politischen Verwicklungen führt. Vielleicht sogar zu außenpolitischen, verstehen Sie? Der Fall Daubmann wird mir zu laut behandelt. Die Presse, vor allem die narzisstische, steigt mir zu sehr ein. Untersuchen Sie zwei Dinge zuerst. Einmal, ob der Daubmann überhaupt Daubmann ist. Und zweitens, ob das stimmt, was er erlebt haben will. Das wäre allerdings ein Skandal. Das ist es bereits. Bitte? Ich meine so oder so, Herr Minister. Nun, das ging aufs Konto der deutschen Revanchisten, was ich denen gönnen würde, unter uns gesagt. Amtlicherseits sind wir ja noch nicht vorgeprellt. Nach meinen Informationen doch. Das Badische Versorgungsamt hat den Antrag des Heimkehrers auf Versorgungsgebühren, Heilbehandlung und Zahnersatz genehmigt und das Amtsgericht Emmendingen hat die Todeserklärung Daubmanns aufgehoben. Ja, das könnte man vertuschen oder bagatellisieren. Voreilige untergeordnete Dienststellen und so weiter. Sie werden aber kaum das Berliner Auswärtige Amt eine untergeordnete Dienststelle nennen können. Es hat eine sehr herausfordernde Note nach Paris geschickt. Was sagen Sie da? Jawohl, Herr Minister. Frankreich versichere seit langem, keine deutschen Kriegsgefangenen mehr auf seinem Boden zurückzuhalten. Der Fall Daubmann spreche aber eine andere Sprache. Man verlange daher umgehend Aufklärung. Das war am 7. Juni, also gestern. Heute steht es in der Zeitung. Ja, also handeln Sie rasch, Ramsberger. Jede Hilfe steht Ihnen zur Verfügung, aber auch vorsichtig, hören Sie? Außerordentlich vorsichtig, damit wir uns auf keinen Fall blamieren. Sigmaringen im Haus von Major Bumiller. Sie dürfen gern Herr Major zu mir sagen, wie Sie das früher auch getan haben. Sind doch alte Kameraden, Daubmann. Ich kann nicht mehr, Herr Bumiller. Herr Major, immer im Mittelpunkt stehe ich jetzt schon seit 5 Wochen und die Verdächtigung... Pfeifen Sie drauf! Ich glaube Ihnen. Das Wort eines alten Kameraden genügt mir. Ja, aber... Keine Widerrede, wenn ich als Ihr ehemaliger Bataillonskommandeur darum bitten darf. Sie begreifen das vielleicht nicht ganz, Daubmann. Aber Sie sind keine Privatperson mehr. In diesem Sinne. Tja, also das verstehe ich wirklich nicht, Herr... Major. Herr Major. Ist auch egal. Traurig, aber egal. Dafür bin ich jetzt da. Es gibt Gott sei Dank noch Menschen in Deutschland, die an die Zukunft unseres Volkes glauben. Die anderen schlafen nur. Wir werden sie wachrütteln. Das ist gar nicht schwer. Sie haben es gerade erlebt. Sie werden über Ihre schrecklichen Erlebnisse Vorträge halten, Land auf Land ab, um der Welt zu sagen, wie es Frankreich mit der Humanität hält. Und um die Ehre des deutschen Soldaten wiederherzustellen. Sie stehen für das Schicksal des geschmähten, mit Dreck und Hohn beworfenen deutschen Soldaten des Großen Krieges. Sie sind zum Symbol seiner geschändeten Ehre geworden. Und die gilt es wieder reinzuwaschen. Ich fürchte nur, ich kann nicht so schreiben, Herr Major. Einen Text schreibe ich. Ich fürchte, ich kann keine Rede halten, Herr Major. Das werden wir trainieren. Sie werden staunen, was Sie alles können. Noch eine Frage? Nein, Herr Major. Ministerium in Karlsruhe. Heimgekehrt nach unsäglichen Qualen in seine rebenumkränzte Heimat, in sein bescheidenes elterliches Häuschen, zu seiner tief bekümmerten Mutter. Aber das dürfen Sie doch nicht so ernst nehmen, Ramsberger. Da lacht doch jedes Kind. Lachen? Verzeihung, Herr Minister, aber wenn ich widersprechen darf, das glaube ich nicht. Das ist genau das Rezept, die Massen aufzuwiegeln. Also wer ist denn dieser Buhmiller? Ehemaliger Bataillonskommandeur von Daubmann. Heute Gewerbeschuldirektor im Hohenzollernschen. Aha. Eine stattliche Erscheinung mit militärisch zugeschnittenem Spitzbart. Ein ernstzunehmender Mann, der sicher glaubt, was er sagt. Kannte er denn Daubmann persönlich? Ich meine, damals im Krieg. Es genügt ihm, dass die anderen seine Identität bescheinigen. Und am meisten Eindruck soll ihm gemacht haben, dass der Heimkehrer bei der ersten Begegnung feststellte, Ihr Bart war früher voller, Herr Major. Weiß der Himmel, das sind Argumente. Herr Buhmiller schreibt nun die Erinnerungen Daubmanns. Für einen Berliner Verlag. Ach so? Und organisiert Vortragsreisen. Von Karlsruhe bis zum Bodensee muss der Heimkehrer seine Erlebnisse unter die Leute bringen. Der erste Abend steigt nächste Woche in Sigmaringen. Das würde mich interessieren. Er kommt ja auch hierher, Herr Minister. Das glaube ich nicht. Immerhin sind wir ja die Landeshauptstadt und könnten sowas verhindern. Aber Sie reisen mit. Ganz offiziell, als Beobachter der Regierung. Notieren sich, was er sagt und was sonst noch passiert. Und bei Gelegenheit nehmen Sie sich den Mann mal vor. Sie sollen ruhig merken, dass wir auch noch da sind. Das kann auf keinen Fall schaden. Vortragssaal in Sigmaringen. Oskar Daubmann ist ein einfacher Bauernsohn. Es liegt ihm nicht, große Worte zu machen. Doch das Schicksal hat ihm böse mitgespielt. Das Schicksal und eine große Nation, die Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit auf ihre Fahne geschrieben hat, deren Taten aber einen anderen Geist verraten. Und da es im deutschen Land immer noch Menschen gibt, die lieber einer fremden Nation Glauben schenken, ist er gezwungen, einen Kampf um seinen Namen und seine Ehre zu führen. Und er wird nicht eher schweigen, bis er diesen Kampf gewonnen hat. Es spricht Kamerad Daubmann. Von dem Tag an, wo ich den Festungshof von Konstantin betrat, da habe ich meinen Namen von keines Menschen Zunge mehr gehört. Da habe ich 15 Jahre lang mit keinem Menschen mehr sprechen dürfen. Ich kam in eine Einzelzelle und war 15 Jahre lang nur noch die Nummer 102. Nach Wochen trostlosen Nichtstuns, miserabelster Ernährung, wurde ich angeleitet, Socken zu stopfen, Hosen anzufertigen und Kleider zu reparieren. Tausendmal verlangte ich, schreiben zu dürfen. Ich bekam überhaupt keine Antwort. Ich hatte, um die Tage, Wochen, Monate und Jahre zu zählen, mit meinem Fingernagel Kerben in die Kalkwand geritzt. Als das dem Kommandanten gemeldet wurde, bekam ich 14 Tage dunkelhaft bei Wasser und Brot in einem elenden Kellerloch. Ministerium in Karlsruhe. Also, ich habe Ihr Protokoll 4-mal gelesen. 27 Seiten. Da kommen einem ja die Tränen. Ich habe mich lediglich bemüht, objektiv zu bleiben, Herr Minister. Naja, war auch nicht so gemeint. Ich will damit nur sagen, demnach kann der Mann ja kein Schwindler sein. Es sei denn der raffinierteste, der mir je begegnet ist. Aber dafür ist er mir zu primitiv. Eine harte Sache für die französischen Regierungsstellen. Ich bin gespannt, wie sie parieren werden. Herr Minister, das Berliner 8-Uhr-Blatt von gestern mit dem Sigmaringer Protokoll vom Herr Regierungsrat. Wie? Das haben wir doch geheim ans Auswärtige Amt geschickt. Und die veröffentlichen das? Wort für Wort. Im Auswärtigen Amt ist gestern Abend die französische Antwortnote in Sachen des badischen Heimkehrers Oskar Daubmann eingegangen. Darin heißt es: Das französische Ministerium der Auswärtigen Angelegenheiten beehrt sich, der deutschen Botschaft mit Beruf auf ihre Noten vom 7. Juni und 27. Juli 1932 mitzuteilen, dass die Nachforschungen, die durchgeführt wurden, erstens in den Archiven des Gesundheitsdienstes und des medizinischen Armeeauskunftsbüros, zweitens in dem jetzt geschlossenen Archiv der Militärgefängnisse von Lyon und Amiens, drittens im Zivilgefängnis von Amiens, viertens in den Archiven der Militärgerichte von Lyon, Amiens und Rouen, fünftens in den jetzt geschlossenen Archiven des Militärgefängnisses von Avignon, sechstens in dem Militärgefängnis von Marseille, nicht zur Auffindung einer Spur von Daubmann geführt haben, sei es in Bezug auf seine Behandlung in den Hospitälern im Jahre 1916, sei es, dass er Gegenstand eines Urteils, einer Einkerkerung oder einer Festnahme gewesen wäre. Weiter wird in der Note an die bereits bekannt gegebenen Feststellungen erinnert, dass auch alle anderen Nachforschungen nach dem Namen Daubmann sowohl im französischen Mutterland wie in den Kolonien zu keinem Ergebnis geführt haben. Schließlich heißt es, Daubmann sagt, er sei durch ein Kriegsgericht zu 20 Jahren Zuchthaus verurteilt worden und im Jahre 1931 aus einem Gefangenentrupp, der mit der Ausbesserung von Straßen beschäftigt war, entflohen. Nun aber werden den mittelländischen Strafanstalten nur Gefangene überwiesen, die zu einer Gefängnisstrafe verurteilt sind. Andererseits finden Außenarbeiten bei diesen Anstalten in Algier seit mehreren Jahren nicht mehr statt. Sowohl im Hinblick auf Unklarheiten dieser Art, wie aufgrund der sehr vollständigen, beinahe 3 Monate in Gang befindlichen Untersuchung, die bei allen Stellen nur zu negativen Ergebnissen geführt hat, muss die Wahrhaftigkeit der Angaben von Daubmann bestritten werden. Sigmaringen im Haus von Major Bumiller. Jetzt habe ich aber die Schnauze voll, Herr Major. Langsam, langsam, Daubmann, was soll das heißen? Ich werde keine Vorträge mehr halten. Ich will meinen Namen nicht mehr in der Zeitung lesen. Ich habe den ganzen Rummel satt. Und Ihre Ehre? Oh, da scheiße ich doch drauf. Sind Sie verrückt geworden? Gar nicht. Ich will wieder raus aus Deutschland. Unsinn! Gerade jetzt, wo die Franzosen sich als Lügner hinstellen. Reiß nicht am Ring, Kerl! Zeigen Sie der Welt, wie ein deutscher Mann den Kampf um seine Ehre und seinen ehrlichen Namen führt. Morgen fahren wir nach Berlin. Dort werden Sie in Anwesenheit der gesamten Presse der Reichshauptstadt vor der Reichsvereinigung ehemaliger Kriegsgefangener sprechen und vor aller Öffentlichkeit betonen, dass Sie keine Nachsicht erwarten, sondern von den Herren in der Wilhelmstraße endlich eine umgehende und rücksichtslose Klarstellung Ihres Falles fordern. Hab das alles organisiert. Ja, aber doch. Sie sollen sich am Riemen reißen, habe ich gesagt. Versammlungssaal in Berlin. Die Reichsvereinigung ist von der Glaubwürdigkeit unseres Kameraden Daubmann vollkommen überzeugt. Bravo! Zweifel, die da und dort noch bestehen, sind nur dadurch zu erklären, dass unser Kamerad nicht als Kriegsgefangener, sondern als Strafgefangener bei den Franzosen registriert wurde. Uns ist wohl bekannt, dass Strafgefangene lange Zeit keine Briefe schreiben durften. Sie wurden in besonderem Maße schikaniert und Drangsalierungen ausgesetzt, die den französischen Gesetzen streng zuwiderlaufen. Es besteht nach allem der begründete Verdacht, dass Daubmann nicht der letzte französische Kriegsgefangene gewesen ist. Es gibt mindestens noch 8 Deutsche, die auch heute noch während der Heimat hinter Stacheldraht festgehalten werden. Es spricht Kamerad Oskar Daubmann. Bitte, Kameraden. Kameraden, ich werde nicht aufhören, um mein Recht und die Anerkennung meiner Person zu kämpfen. Wenn das deutsche Auswärtige Amt mir dazu verhilft und Frankreich mir in Begleitung einer deutschen Amtsperson freies Geleit und sichere Heimkehr zusichert, dann bin ich jederzeit bereit, nach Konstantin zu fahren und dort die Zelle zu zeigen, in der ich 15 Jahre lang gesessen bin, um an Ort und Stelle die Richtigkeit meiner Behauptungen nachzuweisen. Ministerium in Karlsruhe. Herr Dr. Ramsberger, vor der Weltöffentlichkeit steht jetzt ein amtliches deutsches Protokoll, Ihr Sigmaringer Protokoll, Regierungsrat, gegen die amtliche französische Stellungnahme. Und Daubmann bittet nicht mehr darum. Er fordert jetzt vom badischen Staat, vom Deutschen Reich, dass wir mit größtem Nachdruck alles tun, um die Frage seiner Identität zu klären. Teufel mit der bürokratischen Schlamperei. sagt er. Und ich, Herr Regierungsrat. Tun Sie ruhig, was Sie für richtig halten. Aber ich könnte wenig Verständnis dafür zeigen, wenn unser badisches Land so oder so durch diesen Fall vor der ganzen Welt blamiert würde. Verstehe, Herr Minister. Ich werde morgen mit dem Polizeirat Riedinger und Obermedizinalrat Dr. Schmelcher nach Endingen fahren. Wozu dieser Aufwand? Ich darf Ihnen über das Ergebnis berichten, wenn wir zurück sind. Endingen im Haus Daubmann. Was soll denn das Ganze? Man hat mir schon Löcher in der Bauch gefragt und ich habe doch alle Fragen beantwortet. Also mehr weiß ich nicht mehr. Eine endgültige Aufklärung liegt in Ihrem eigenen Interesse. Ja, damit dann alles wieder in der Presse breitgetreten wird. Wie war denn das mit dem Sigmaringer-Protokoll? Haben Sie mal auch versprochen, dass nichts in die Öffentlichkeit kommt? Eine Indiskretion, für die allein Berlin verantwortlich ist. Sie haben vor aller Öffentlichkeit gefordert, dass wir Ihre Identität nachweisen. Also, was will Sie wissen? Als Sie in Neapel vom deutschen Konsulat in das Krankenhaus eingeliefert wurden, haben Sie Ihr Geburtsdatum falsch angegeben. Mir war zum Kotzen schlecht, ich war fertig. Wenn Sie schon 50 Jahre in Einzelhaft gesessen und dann die Flucht durch die Wüste? Oh, ich weiß nicht mehr, was ich da gesagt habe. Sie haben angegeben, dass Sie in Konstantin an bestimmten Feiertagen Wein und Zigaretten erhielten. Ja, selten genug, während andere sich pauselos besoffen haben. Und dass Sie sich auf Ihrer Flucht in der Gegend von Tunis von Kokosnüssen ernährten. Ist das strafbar? Ich habe sie mir von der Beim geholt, natürlich. Es waren leider keine Affe da, die sie mir runtergeworfen hätte. Wir haben beim deutschen Konsulat in Tunis nachgefragt. Nach seiner Auskunft gibt es in französischen Gefängnissen weder Wein noch Tabak. Und in der Umgebung von Tunis wachsen keine Kokosnüsse. Ich kenne den Konsul von Tunis nicht. Der ist weder bei mir in Konstantin gewesen, noch ist er mir auf der Flucht begegnet. Sie könnten uns vieles erleichtern, Herr Daubmann. Wenn Sie uns den Namen des italienischen Schiffes nennen würden, das Sie von Afrika nach Palermo gebracht hat. Ich habe dem Kapitän versprochen, den Namen von dem Schiff nicht zu sagen. Und was ich versprochen habe, das halte ich. Sie sind, Herr Daubmann, vor Ihrer Gefangennahme bei Grandcour von einem feindlichen Bajonettstich in den Leib getroffen worden. Wollen Sie die Narbe sehen? Nachher. Die wird Herr Medizinalrat Dr. Schmelcher untersuchen. Noch was? Wenn Sie drüben als Strafgefangene geführt wurden, müssen die französischen Behörden einen Fingerabdruck von Ihnen abgenommen haben. Natürlich kennen Sie das. Vom Kriegsgericht in Amiens, das weiß ich noch ganz genau. Dann ist ja alles sehr einfach. Der Polizeirat Riedinger braucht bloß noch mal einen Fingerabdruck von Ihnen zu machen, den die in Frankreich vergleichen können. Farbkissen und Papier haben wir gleich mitgebracht. Ministerium in Karlsruhe. Ich war im Landespolizeiamt. Wir haben die Fingerabdrücke verglichen. Jetzt haben wir den unumstößlichen Beweis. Nun? Herr Minister, Daubmann ist nicht Daubmann. Dr. Schmelcher war gestern schon davon überzeugt, die Narbe vom angeblichen Bajonettstich rührt von einer ganz gewöhnlichen Blinddarmoperation her. Aber wir wissen jetzt, wer der Mann in Wirklichkeit ist. Sie kennen seinen Namen? Name, Beruf, Wohnort und seine ganze Lebensgeschichte. Hier ist seine Akte. Ich muss sofort mit Polizeirat Riedinger nach Freiburg. Hotelzimmer in Freiburg. Rundheraus, Herr Regierungsrat. Was kann ich für Sie tun? Ich fürchte nicht sehr viel, Herr Bumiller. Dies ist Polizeirat Riedinger aus Karlsruhe. Oh, ganz hohe Polizei. Guten Tag. Aber Sie haben doch was auf dem Herzen, meine Herren. Wenn ich mir die Amtsminen so betrachte. Wir möchten Ihnen eine Arbeit abnehmen, Herr Major. Sie mir? Wir vermuten, dass Sie mitten in den Vorbereitungen für den heutigen Abend stehen. Ja. Versprech mir sehr viel von Daubmanns Vortrag hier in Freiburg. Wir möchten Sie vor einem Fiasko bewahren. Fiasko? Wenn Sie wüssten, was ich für Neuigkeiten habe. Unwiderlegbare Tatsachen, meine Herren. Die Zeitungen in ganz Deutschland werden morgen voll davon sein. Und die in Frankreich auch. Das fürchten wir eben. Wissen Sie, dass Daubmann ein Schwindler ist? Ach, Blödsinn, das behaupten viele. Aber wir wissen es jetzt. Ach, Sie wissen? Leider, Herr Bumiller. Aber das ist doch nicht möglich. Aber das wäre doch... Damit würde ja... Daubmann! Der ist doch kein Lump. Kommen Sie mal her, Daubmann! Bitte, bleiben Sie ruhig. Warum brüllen Sie denn so, Herr Major? Was? Schon wieder die Herren aus Karlsruhe? Guten Tag. Guten Tag, Herr Hummel. Warum sagen Sie denn nichts? Sie können doch sonst so gut reden. Sie sind der Schneider Karl Ignaz Hummel, zuletzt wohnhaft in Offenburg und dort auch verheiratet. Ja. Sie sind verhaftet. Gott sei Dank. Kommen Sie mit. Gerichtssaal in Freiburg. Bitte um Ruhe. Sie haben gehört, Angeklagter, was der Staatsanwalt Ihnen vorzuwerfen hat. Stehen Sie mal auf. Auch Ihr Vorstrafenregister Betrug, Diebstahl, Urkundenfälschung, Selbstbefreiung, unbefugtes Tragen von Uniform und Kriegsauszeichnung hat viel Ähnlichkeit mit den Delikten, für die Sie heute wieder einzustehen haben. Ja, aber diesmal ist doch das was ganz anders. Diesmal habe ich es doch gar nicht wollen. Wollen Sie es leugnen, den Brief an die Daubmanns geschrieben zu haben? Nein. Na also, Sie haben vorsätzlich einen Betrug eingeladen? Nein. Was nein? Ich habe den Brief geschrieben, das stimmt. Aber ich habe damit doch nur schnell von Neapel nach Deutschland kommen wollen. Es war doch nie meine Absicht, als Oskar Daubmann aufzutreten. Das hätte ich ja selbst gar nicht für möglich gehalten. Ich hätte doch nie gewagt, den Eltern von dem Daubmann unter das Auge zu kommen. Lügen Sie nicht, Sie haben mehrfach behauptet, Sie seien Daubmann. Ja, bis zur deutschen Grenze, das stimmt, um nach Deutschland zu kommen. Aber von dort ab, da haben es doch die andere gesagt. Sie hätten den Irrtum aufklären können. Ja, das war doch ausgeschlossen. Ich hätte das ganze Land blamiert. Also bei dieser Einstellung, Angeklagter, halte ich es doch für richtig, Ihren Lebensweg etwas ausführlicher den Geschworenen vorzustellen. Also, Sie sind Ignaz Hummel, geboren am 9.3.1898 in Oberwil bei Basel, aufgewachsen im Hause Ihres Onkels in Endingen. Stimmt das? Ja. Da sind Sie auch zur Schule gegangen. Ja. Oskar Daubmann war ein Klassenkamerad von Ihnen. Ja, kurze Zeit. Seit dieser Zeit kannten Sie die Verhältnisse der Daubmanns? Ja. Persönlich? Nein, vom Hörensagen. Sie sagten eben, Sie waren nur kurze Zeit mit Daubmann in einer Klasse. Warum? Wie in eine Erziehungsanstalt kommen. Ja, warum? Haben Onkel zwei Karnickel im Stall verkauft. Ja, ja. Was sehen Sie mal weiter? In der Anstalt da, da habe ich dann Schneiderhandwerk gelernt. Dann ist der Krieg gekommen. Da habe ich mich freiwillig rausgemeldet. Aus der Erziehungsanstalt oder ins Feld? Ja, beides. Also Sie wurden krank, kamen zu einem Ersatzbataillon und haben sich da von der Truppe entfernt. Ja, ich habe ja gesessen dafür und dann bin ich wieder an Front geschickt worden. Ja, sind Sie aber nie eingetroffen. Ja, dafür habe ich ja dann 3,5 Jahre gekriegt. Sie haben diese Strafe doch nicht absitzen müssen, bekamen nochmal Frontbewährung. Aber schon auf dem Transport ins Feld, was passierte da? Da ist man beim Verladen... Lachen Sie nicht. Da ist man beim Verladen Bretterwand auf den Fuß gefallen und... Die hat mir 2 Zehen abgequetscht. Ja, die beiden Zehen, von denen Sie nachher sagten, die seien Ihnen von einem Granatsplitter weggerissen worden. Das hab ich nicht gesagt. Das haben die anderen erzählt, vom Oskar Daubmann, wie die mich an meinem verletzten Fuß hin erkennen wollen. Als Daubmann? Naja, das war ein komischer Zufall. Ja, Sie haben den Fuß doch aber vorgezeigt. Ja, das habe doch die so haben wollen. Ruhe bitte. Nach dem Unfall kamen Sie ins Lazarett, kaum konnten Sie wieder laufen, waren Sie wieder verschwunden und wurden im Juli 1918 erneut zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt. Der Soldatenrat entließ Sie nach Kriegsende von 1919 bis 1923, wurden Sie 4-mal wegen Diebstahls, Passvergehens und Schmuggels bestraft. 1924 hielten Sie 3 Jahre wegen schweren Diebstahls. Später haben Sie an verschiedenen Orten Deutschlands als Schneider gearbeitet, teilweise gut gearbeitet, wie die Ermittlungen ergaben. Aber überall sind Sie unter Hinterlassung von Schulden wieder verschwunden. In Peine wanderten Sie dann nochmal 1,5 Jahre ins Gefängnis, bis Sie sich 1930 in Offenburg ansiedelten. Das ist genau 48 Kilometer von Endingen entfernt. Hier machten Sie sich nach 1 Jahr selbstständig und heirateten. Ja, das stimmt. Ja. Nun möchte ich gern von Ihnen wissen, wie Sie von Offenburg nach Neapel kamen. Ja, es war im Mai im letzten Jahr. Da habe ich fortwillen. Warum? Das weiß ich auch nicht. Es war alles so eng. Ihre Frau hochschwanger? Ja, das auch. Ich habe zur Fremdenlegion will und habe ich mir ein Fahrrad organisiert. Ja, so kann man es nennen. Ja, ehrlich, mit dem bin ich bis nach Straßburg gefahren. Aber die Legion, die hat mir ja gar nicht angenommen, aus Gesundheitsgründen. Es war ja auch nicht viel dran an mir. Und da beschloss ich, es an Ort und Stelle zu versuchen und bin mit dem Fahrrad durch Österreich und Italien gefahren. Ich wollte ja nach Algerien. Aber in Neapel, da war ich am Ende körperlich und vollkommen bleibe im Geldbeutel. Das kennen Sie ja, Herr Rath. So genau zwar nicht. Was geschah nun? Sie saßen im Straßengraben. Ja, völlig verdreckt und kaputt. Das Rad habe ich ja längst versetzt gehabt. Und da habe ich beschlossen, jetzt wieder heimzugehen. Ja, aber möglichst bequem. Nicht zu Fuß, nicht per Schub. Möglichst zur erster Klasse. Herr Vorsitzender. Zuletzt bleibe nur noch Wünsch. Und je verzweifelter einer ist, desto schöner wäre die Wünsche. Das habe ich immer wieder erfahren im Leben. Sie sollen ja nicht fantasieren. Nein, das ist jetzt wirklich ein Stück von mir. Ich habe immer gern von einem schöneren Leben geträumt, weil ich mir das alles so richtig habe vorstellen können. Um sich dieses schöne Leben zu erhalten, haben Sie sich nun jeden Tag alle möglichen Scheußlichkeiten ausdenken müssen. Richtig. Was hätte ich denn machen sollen? Sie behaupten also nach wie vor, dass Sie den ganzen Schwindel nur aufgezogen haben, um bequem nach Deutschland zurückzukommen. Ja, also mit allem anderen, da habe ich gar nichts zu tun. Ich wollte den Kerso und Mülheim schon weg. Und beide Male hat mich der Schlageter festgehalten. Dann habe ich in der ersten Nacht in Endingen weg wollen. Und da hat mir Frau Daubmann die Hose weggenommen. Und später habe ich 4-5 Mal weg wollen. Und da hat mich der Major Bumiller zur Sau gemacht. Zügeln Sie Ihre Zunge, Angeklagter. Na ja, warum haben die den ganzen Rummel mit mir gemacht? Warum habe ich den Vortrag halten müssen und mir Order an Brust hängen lassen, dahin fahren und dorthin fahren, Landkarte studieren und Bücher lesen? Bücher lesen? Ja, irgendwoher habe ich ja meine Kenntnis haben müssen. Ich habe ja Algerien und Tunis gar nicht gekannt, ich war doch im ganzen Leben gar nicht dort. Hat Sie denn irgendjemand gezwungen, diese Bücher zu lesen? Herr Bumeller zum Beispiel. Gezwungen hat mich keiner. Und doch alle. Aber der Herr Bumeller bestimmt nicht. Der hat fest daran geglaubt, dass ich der Daubmann sei. Also wenn alles so wäre wie der, dann wäre nie jemand dahinter kommen. Bitte Ruhe. Ihre Kenntnisse von Afrika haben Sie also aus Büchern, Ansichtskarten und Landkarten zusammengeholt. Wie es in Endingen früher aussah, wussten Sie aus eigener Anschauung. Und das Leben hinter Gittern? Ja, das habe ich ja nun wirklich selber erlebt. Sie sollen nicht lachen, das ist eine ernsthafte Sache, die wir verhandeln. Verzeihung. Und wie sind Sie zu den Kenntnissen über Daubmanns Kriegserlebnisse gekommen? Dafür nicht lachen, Herr Vorsitzender, aber das haben mir doch alles die Kameraden erzählt. Erst der Freund Schlageter auf der Reise von Chiasso nach Freiburg, dann der Kamerad Rees und die andere alle aus Endingen, Herbolzheim, Karlsruhe und woher sie alle kommen sind. Ja, nicht zuletzt der Herr Bumiller. Ich habe am Anfang gar nichts gesagt, ich habe immer bloß zugehört. Naja, und da habe ich doch alles erfahren müssen. Ministerium in Karlsruhe. 2,5 Jahre Gefängnis, 5 Jahre Ehrverlust. Strafmildernd wird anerkannt, dass dem Angeklagten verschiedene Personen kritiklos ihre Autorität zur Verfügung stellten. Moment, da fehlt noch ein Satz in der Urteilsbegründung, Herr Regierungsrat. Moralisch verantwortlich sind die kritiklosen Anbieter. Eben. Der ist noch wichtiger. Der verallgemeinert noch mehr. Der Landesgerichtsdirektor hat aber auch gesagt, und ihr Verschulden ist umso größer, als sie die Ermahnungen und Warnungen der Behörden in den Wind geschlagen haben. Ach, weil wir als Behörde nun raus sind aus der Sache, meinen Sie? Jawohl, Herr Minister. Und damit ist der Fall für Sie erledigt, was? Wir haben jedenfalls unsere Schuldigkeit getan. Schuldigkeit? Ja, ja, gewiss, gewiss. Aber mir ist nicht wohl dabei. Wenn so ein kleiner Schwindel in Sachen Vaterland bei uns schon so einen Erfolg hat, da werden wohl bald noch ganz andere kommen. Wir brachten Der Fall Daubmann, ein Kriminalhörspiel von Helmut Schulz. Die Personen und ihre Sprecher waren Oskar Daubmann alias Hummel, Hans Kirchner, Vater Daubmann Michel Meyer, Mutter Daubmann Claire Menzel, Asal Hans Schneider, Lederle Werner Schmidt, Bürgermeister Hugo Frank, Dr. Freiberg Paul Dettel, Schlageter Wolfram Schlabach, Landrat Ernst-Peter Horn, Minister Dieter Eppler, Major Werner Hessenland, Regie Peter Michel Ladiges, Produktion Südwestfunk, senderfreies